fangen wir mal mit dem Negativen an. Ich sage immer, Entrepreneurship kann der Himmel sein, aber auch die Hölle. Es kommt ganz darauf an, wie man es anpackt. Die Hölle ist, wenn man es schlecht anpackt und so nur von der BWL herkommt, auf einem schwachen Konzept aufbaut und sich dann wundert, dass alles so gegen einen läuft und einem der Wind ins Gesicht bläst. Und Sie wissen, Selbstständigkeit ist was anderes. Rechtlich ist jeder Unternehmer selbstständig, aber Selbstständigkeit heißt, ich mache das, was alle anderen auch machen. Ein Dachdecker macht sich selbstständig, eine Würstchenbude oder irgendetwas. Und dann wundert man sich, dass da eine scharfe Konkurrenz ist und einem das Wasser bis zum Hals steht. Es gibt ja schon den Begriff Prekariat der Selbstständigen. Also selbstständig machen allein reicht nicht. Ich habe Hochachtung vor jedem Selbstständigen, aber es reicht nicht. Man muss etwas machen, was ein Stück weit die eigene Position besser macht als die der Konkurrenz. Und das heißt Innovation. Die Idee muss etwas sein, wo Sie wenigstens in Teilen besser sind als die vorfindbare Konkurrenz. Wenn Sie das nicht sind, haben Sie alle Nachteile auf Ihrer Seite. Die anderen haben schon Kunden, die haben schon Rücklagen, die haben die Anfängerfehler hinter sich und. Es kommt alles noch auf Sie zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie scheitern, ist hoch. Statistik sagt 80% scheitern innerhalb von 5 Jahren. Die Zahl ist umstritten. Lassen Sie es nur 50% sein. Manche sagen auch 90%, so Modeboutiquen und Restaurants. Wie dem auch sei, eine hohe Zahl scheitert und man muss es richtig anpacken und das versuche ich ein bisschen zu umreißen, was das heißt. Das eine ist, bis vor einiger Zeit und bei vielen Beratern auch heute noch, wird Entrepreneurship gleichgesetzt mit Business Administration. Das heißt, ein Unternehmen führen, also braucht man BWL-Kenntnisse, dazu braucht man Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz, Finanzierung, Marketing und so weiter. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, es braucht vor allem ein gutes Konzept. Bei einem Film reicht es auch nicht, wenn der Kameramann gut ist und der Regisseur gut ist. Das ist klar, muss professionell sein. Aber erstmal muss ein interessantes Konzept da sein und dann kann man darauf was aufbauen. Sonst nützt der beste Schauspieler, also die beste Professionalität nützt nichts. Es wird oft missverstanden. Leute sagen, der Faltin hat irgendwas gegen BWL. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass BWL wichtig ist. Ich bin selber Ökonom, habe das selber studiert. Das ist überhaupt keine Frage. Es muss professionell gemacht werden. Das ist Ihre Chance als BWLer. Professionalität, nicht mit Stümpern arbeiten. Ich möchte nicht als BWLer einen Gründer als Stümper haben, der so ein bisschen mit Volkshochschulkursen und Beratung sich so ein bisschen BWL angeeignet hat. Das ist denkbar ungünstig. Der soll sich lieber auf sein Konzept kaprizieren, daran arbeiten und einen professionellen BWLer entweder im Team haben oder am Anfang als BWL-Studenten nebenbei, 2 Stunden in der Woche. Holger hat mit dem Patrick Strasser angefangen, schönes Beispiel. Der kam einmal in der Woche vorbei, hat die ganzen Papiere und Bürokratie eingepackt und erledigt. Holger hat ihm 100 Euro bezahlt und das war's. Und irgendwann fand der Patrick Strasser, jetzt wird es aber zu viel, jetzt geht es so nicht weiter. Und dann kann man ja gucken, dass man dann entweder diese Komponente sich in die Firma holt oder auslagert oder wie immer. Aber Professionalität. Diese Unterscheidung von Peter Drucker ist ja legendär und auch bekannt und ich finde es immer wieder gut, sich da mal zu erinnern. Es führen und managen ist nicht das Gleiche. Zum Führen braucht man auch ein Stück Muse, muss man nachdenken, muss man Awareness, Achtsamkeit, Trends erkennen. Man muss den Horizont im Auge haben. Als Manager hat man meistens nicht den Horizont im Auge, sondern das Tagesgeschäft. Ist auch nichts Falsches dran. Aber es fehlt eben diese Komponente, die Muse, dieses Nachdenken können, dieses Aufnehmen können und ein Stück weit in Ruhe entscheiden und nicht aus dem ständigen Druck heraus so Tagesentscheidungen fällen. Wenn man sich anguckt, was heute für BWL gebraucht wird, ist das eine ganze Menge. Ich habe es mal versucht, so die Überschriften aufzuschreiben. Kennen Sie? Nichts Besonderes dabei. Aber gucken Sie mal die Legal Problems an. Deutsches Arbeitsrecht, Bände. Steuerrecht, wir wissen, Deutschen sind Weltmeister im Steuerrecht. Ungefähr 60% der Literatur zum Steuerrecht auf der Welt kommt aus Deutschland. Wir haben mit Abstand das komplizierteste Steuersystem. Und dann gibt es noch Unternehmensrecht und Vertragsrecht und alle möglichen anderen Rechte, Gewerbemietvertragsrecht und so weiter. Also allein diese Rechtsprobleme übersteigen eigentlich schon den Gründer, die Kapazität eines Gründers. Wenn er sich zu viel damit beschäftigt, muss er das hier woanders an eigentlich Wichtigem abknapsen. Und da zeigt sich auch, es reicht ja nicht, ein bisschen Jura da zu machen, weil das meiste sind ja Details und Vorschriften und Regularien und Auslegungen der Regularien und höchstrichterliche Entscheidungen und nationales Recht gegen EU-Recht. Sie brauchen immer einen Experten. Es ist falsch, so ein bisschen die Gründer anzuwärmen für dieses Thema. Es ist hochgefährlich. Dilettantismus ist noch schlimmer als gar nichts wissen. Dilettantismus ist das Gefährlichste. Und bei Jura ist es klar, ein bisschen da in Jura reinriechen reicht nicht. Also Professionalität, das sind ja alles grobe Überschriften. Wenn wir jetzt mal in die Unterüberschriften gehen, kommt eine ganze Menge zustande. Und alles Sachen, die wichtig sind. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist. Sehen Sie selber, das sind wichtige Sachen. Aber es ist viel. Es ist einfach von der Masse her erschlägt es. Wenn man sich als Gründer damit beschäftigt, behaupte ich, ist man überlastet und man ist überfordert. Also konträr zur konventionellen Beratung würde ich sagen, das ist nicht nur ein unrealistischer Weg, sich das alles aneignen zu wollen und das bis ins Detail, weil es in der Praxis immer aufs Detail ankommt, sondern ist sogar geradezu fahrlässig und richtig falsche Beratung. Man könnte sogar sagen unverantwortliche Beratung, weil es die Gründer in eine Position bringt der Überlastung, der Überforderung und der schlechten Entscheidung im Detail. Also von vornherein arbeitsteilig denken. Das ist das Motto, Gründen heute arbeitsteilig denken. Ich sage immer, wer von Unternehmer und Unternehmertum redet, hat nicht mehr verstanden, worum es geht oder hat noch nicht verstanden, worum es geht. Der Unternehmer klassisch hatte drei Funktionen. Er musste das ganze Ding finanzieren. In der Regel hat er es gemanagt und außerdem sollte er die Idee mitbringen. Da finden Sie natürlich wenig Leute, die das können, die das Kapital haben, die managen können und die außerdem noch eine gute Idee mitbringen. Muss man arbeitsteilig angehen? Muss man sich nicht wundern, dass es so wenig gibt? Von diesen 10% Selbstständigenquote in Deutschland hat es meines Erachtens 9% Selbstständige, so das Prekariat, und 1% Unternehmer, dieses Schumpetersche, was Schumpeter Unternehmer genannt hat, was wir heute Entrepreneur nennen. Und wahrscheinlich ist das 1% noch zu optimistisch. Also diese Folie soll zeigen, nicht verzetteln in solche Details, arbeitsteilig vorgehen, weil man sonst überlastet, überfordert wird. Kommt einfach zu viel zusammen. Mehr so als Spaß, Rockefeller. Also nicht so ganz neu der Gedanke, dass man, um wirklich gut zu führen, Muße braucht. Muße heißt nicht nichts tun, sondern Muße heißt Zeit, Dinge zu durchdenken, auf sich einwirken zu lassen, offen zu sein, auch mal Ruhepausen zu haben. Das weiß jeder, der viel arbeitet, dass Ruhepausen eigentlich dazu führen, dass man effizienter wird. Man kann so in einem Satz zusammenfassen, am Unternehmen. Der Gründer muss am Unternehmen arbeiten, nicht notwendigerweise im Unternehmen. Greifen sich viele Leute an den Kopf und halten das für völlig falsch, ich nicht. Wenn Sie mich fragen, Teekampagne, ich bin so inzwischen 2-3 Mal im Jahr in der Firma, um so die Stimmung mitzukriegen, ein paar Sachen auszutauschen. Wenn ich den ganzen Tag in der Firma wäre, würde mir der Kopf schwirren und ich könnte keine gescheite Entscheidung mehr treffen. Also im Unternehmen arbeiten ist was anderes als ein Unternehmen führen. Und ich rate, gerade wenn es ein größeres Unternehmen ist, rauszugehen und ein Stück weit sich den Luxus, aber den notwendigen Luxus zu leisten, sozusagen den Horizont im Auge zu haben. Das ist natürlich der Kern. Es geht ja nicht um Profit machen. Das ist eine auch notwendige Voraussetzung, dass das Ding Überschüsse macht, dass es nicht bei der ersten Krise, beim ersten Managementfehler in die Insolvenz läuft. Aber im Grunde genommen, und jetzt haben Sie ja noch als Studenten ein Stück Zeit, sozusagen über Ihr Leben mit ein bisschen Distanz nachzudenken, es geht um ein geglücktes Leben und nicht in irgendetwas hineinrennen und sich dann aus der Mechanik dieser Bahn, in die Sie gekommen sind, dann sozusagen da in den Notwendigkeiten zu verwickeln. Und es geht ein Stück darum, immer die Distanz zu halten. Das sollte ja ein akademisches Studium leisten, Distanz und Überblick und nicht sozusagen die Universitas in eine berufsnahe Ausbildung nur um zu funktionieren. Also das ist die Chance der Hochschule, dass ein bisschen mehr leistet als nur eine Berufsakademie oder eine Ausbildung an der Berufsschule. Und wenn es um geglücktes Leben geht, dann muss man natürlich zusehen, dass man nicht aufgefressen wird. Und das sehe ich als die große Gefahr, aufgefressen zu werden von den Details, aber auch überfordert und überlastet zu sein. Das führt nicht zu einem geglückten Leben. Sie müssen immer daran denken, was ist geglücktes Leben? Viel hat es zu tun mit Beziehungen, dass Sie gute Beziehungen haben. In Ihrem eigenen Freundeskreis, das heißt Zeit für den Freundeskreis zu haben, Achtsamkeit für den Freundeskreis zu haben, Sensibilität zu bewahren für den Freundeskreis, aber auch mit Ihren anderen Beziehungen, zu den Kunden ein gutes Verhältnis zu haben. Wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, weil Sie ein schlechtes Konzept haben oder etwas, was alle anderen auch machen, dann haben Sie nicht die Souveränität, mit den Kunden gut umzugehen. Dann müssen Sie gucken, dass Sie so halbwegs hinkommen. Und Sie können Ihre Mitarbeiter nicht gut bezahlen und Ihre Produzenten und Lieferanten auch nicht und Ihre Komponenten. Also geglücktes Leben übersetzt in Entrepreneurship heißt für mich Innovation. Sie müssen an irgendeiner Stelle mit einem Konzept kommen, das erkennbar besser ist. Erkennbar, nicht ein bisschen, 5% besser, sondern erkennbar besser. Die Kampagne, wir waren ein Drittel so teuer wie die Konkurrenz. Wir haben trotzdem die Pflanzer besser bezahlen können. Wir haben unsere eigenen Mitarbeiter von Anfang an gut bezahlen können. Wir machen ein Wiederaufforstungsprojekt, wir machen sonst noch einen Haufen. Warum? Weil wir ein Konzept haben, das erhebliche Einsparungen hat. Sonst könnten wir das nicht machen. Wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, können Sie noch so ökologisch denken. Aber die Versuchung ist groß, dass Sie nachts das Altöl in den Gulli schütten, weil Sie es einfach nicht leisten können, das jetzt gescheit aufzuarbeiten und Leute abzustellen, die das machen. Also geglücktes Leben übersetzt heißt, Konzept muss gut sein, Innovation. Es muss hergeben, dass Sie mit Ihren Beziehungen, mit Ihren wirtschaftlichen Beziehungen, aber Ihren privaten Beziehungen gut umgehen und nicht Ihre Kunden oder Ihre Lieferanten übers Ohr hauen. Und das ist für mich Entrepreneurship, da haben Sie die Chance, wenn Sie etwas machen, was ein Stück weit Innovation hat, die trägt. Wenn Sie es von der Psychologie her angehen, Sie kennen dieses Stichwort Flow, dachte man bis vor einiger Zeit, das ist so begnadeten Künstlern vorenthalten, die dann so in Selbstvergessenheit und quasi in einem fast meditativen Zustand arbeiten können. Heute weiß man, es ist eigentlich etwas Erklärbares. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht zu sehr in Überforderung kommen. Das ist das Problem beim Gründen. Kommen Sie leicht in Überforderung, dann wird Stress, dann ist nicht mehr Flow. Aber die Unterforderung schiebt Sie auch raus aus dem Flow-Kanal, was sich wiederholt und dann werden Sie, ist einfach kein Challenge mehr da und Sie lernen nicht dazu. Flow ist ja mit den Herausforderungen wachsen und Gefallen daran finden. Und Sie sehen, das ist ein Kanal, der von links unten nach rechts oben geht und immer die beiden Gefahrenlinien sind Überforderung oder Unterforderung. Und ich finde, im Entrepreneurship wie in der Kunst hat man eine Chance, in diesem Flow-Kanal zu sein, wenn man es gut anpackt, wenn man ein Konzept hat, das wirklich gut und lange durchdacht ist. Das war der erste Punkt, Entrepreneurship von Business Administration unterscheiden. Konzept kreative Gründung. Gucken wir uns mal an die Success Factors. Normalerweise, auch wieder konventionelle Beratung, würde ich sagen, eine Erfindung, patentieren lassen und dann haben Sie eine tolle Ausgangsposition. Und dann müssen Sie Management machen, um das umzusetzen. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass eine Erfindung oder Patent erstmal überhaupt nichts mit Entrepreneurship zu tun hat. Warum? Weil es auf den Markt ankommt. Der Erfolg findet im Markt statt. Der Erfolg findet nicht statt in der Wissenschaft. Sie können für Ihr Forschungsergebnis, für Ihr Patent den Nobelpreis bekommen. Großartig, großartige wissenschaftliche Leistung. Ob das etwas mit Markt zu tun hat, ist eine völlig andere Frage. Wissenschaftslogik, Forschungslogik, Patentanmeldung sind eine andere Sache als Markt. Und es gibt eine Fülle von Beispielen, wo es gute Patente gab, die entweder zu früh oder nicht ausgereift oder nicht kundengerecht oder zu kompliziert und Overengineering. Also Markt ist der Success-Faktor. Und es braucht jemanden, der von der Erfindung ausgeht. Das ist ein Rohmaterial. Ja, ist schön, wenn man ein Forschungsergebnis hat, wenn man was Neues hat. Aber es braucht jemand, der das umsetzt. Und ich nenne das, das ist der Entrepreneur im Schumpeterschen Sinne, im Grunde genommen ein Trüffelschwein, um es mal drastisch zu nennen, der eine Nase hat, der Intuition hat, was man mit einem Forschungsergebnis machen kann. Nehmen Sie den Zuckerberg. Der hat nichts Neues erfunden, das war alles da. Aber er hatte eine gewisse Intuition, wie man das verbinden muss, was da an Hightech da ist. Er hat hat nichts Neues entwickelt. Er hat das angewandt, er hat in einer Weise neu kombiniert. Nehmen Sie Skype, das ist auch eine neue Kombination. Das ist nicht eine neue Erfindung. Also dieses Trüffelschwein steht zwischen den beiden Welten von Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und der Welt des Marktes. Und eher so auf der, also wenn schon Bias, dann mehr Richtung Markt hin. Also das Trüffelschwein, das eine Nase, eine Intuition, ein Verständnis hat für Markt. Und das sieht man auch, um so ein Verständnis zu kriegen, muss man mehr machen, als nur im Alltag stehen. Da muss man Trends erkennen, da muss man gesellschaftliche Entwicklungen spüren. Jetzt kann man abfragen, wann ist denn ein Konzept, wann ist denn so ein Entrepreneurial Design wirklich gut? Eines habe ich schon gesagt, klare Marktvorteile, klar, Betonung auf klar, erkennbar, deutlich, nicht ein bisschen. Da muss man gucken, Imitatoren sind in Gefahr. Gerade die Großen, meistens nicht sehr innovativ, aber stark im Vertrieb, viel Kapital, viel Mannschaften zur Verfügung. IBM war immer das klassische Beispiel, hat die anderen Pionierrolle andere machen lassen und wenn man gesehen hat, es klappt, dann hat man selber seine Größe ins Spiel gebracht, seine Economies of Scale. Also Imitatoren mitdenken. Zum guten Konzept gehört, dass ich auf die Imitatoren eine Antwort habe. Wenn Ihr Konzept nicht klappt, werden Sie keine Imitatoren haben. Aber wenn Ihr Konzept klappt, ist es ganz sicher, dass Sie Imitatoren haben. Und das müssen Sie vorher überlegt haben, wie Sie damit umgehen. Welchen Namen Sie dem Ding geben, wie Sie es beschreiben, wo Imitatoren Schwierigkeiten haben, nachzumachen und so weiter. Und dann sind Sie gut beraten, wenn Sie den Finanzierungsaufwand minimieren, weil die Zeit der Kapitalsuche und den Banker von Ihrer Innovation zu überzeugen, das ist eigentlich von vorgestern. Also dieser Rat, immer einen Anzug anzuziehen und dann den Banker, idiotisch, also voll idiotisch. Ein Banker kommt aus einer ganz anderen Welt, der kommt aus einer Welt der Sicherheiten. Der kann den Dachdecker beraten, der sich selbstständig macht. Der kann das Restaurant beraten, da gibt es Erfahrungswerte. Wenn Sie mit der Innovation kommen, dann sind es keine Erfahrungswerte. Und Banker müssen in Sicherheiten denken. Das haben Sie eine Weile zu wenig, jetzt lernen Sie wieder ein Stück, dass es um Sicherheiten geht. Also der Banker ist der Falsche in Sachen Entrepreneurship. Das ist eigentlich bekannt, aber leider Gottes wird es immer wieder vergessen. Und das Marketing. Sie müssen von vornherein bei der Ideenentwicklung das Marketing im Kopf haben. Wie kann ich das in den Markt bringen, ohne dass es zu teuer ist? Sie können nicht mit Unilever oder Procter & Gamble mithalten. Das ist ganz klar. Also Marketing nicht hinterher so, wie kriege ich jetzt Kunden, sondern wie kann ich von vornherein das Konzept so machen, dass ich Aufmerksamkeit kriege. Die Frage ist immer, ja, wie lange dauert das? Es dauert seine Zeit. Und gibt so eine Studie, von der immer behauptet wird, dass es sie gibt, so richtig gesehen haben wir sie nicht, Sven und ich. Aber da heißt es, bis zu 10 Jahren, bis zu 50.000 Chunks of Information an. Dahingestellt, ob es die Studie gibt oder nicht, ich finde, die hat was. Also zu sagen, ja, man muss intensiv daran arbeiten, intensive Recherche, intensiv herumspielen, wie in einem Puzzle, bis die Teile, die man so im Kopf hat, zusammenpassen. Und das muss man aushalten, das ist ein wichtiger Punkt. Die meisten halten es nicht aus. Weil die Frau oder der Freund oder die Bekannten sagen, ja, wann wird's denn jetzt? Das hast du so lange drüber gehört, ja, nun mach doch mal. Ja, kannst du nicht ewig nur in der Stube herum, nun leg doch mal los. Seien Sie taub auf dem Ohr, sagen Sie, leg du doch los. Seien Sie taub auf dem Ohr, lassen Sie sich nicht in etwas hineintreiben, wo Sie nicht völlig sicher sind. Solange Sie Zweifel haben, gehen Sie den Zweifel nach. Ich sage immer, woran merkt man, dass das Konzept ausgereift ist? Sie merken es in Ihrem Hintern. Sie können nämlich nicht mehr still sitzen. Wenn Sie es wirklich so weit haben, dass Sie sagen, jetzt habe ich Teekampagne, ich konnte nicht mehr still sitzen, weil ich wusste, ich habe so viele Vorteile, die Teehändler werden in Massen pleite gehen, wenn ich zu ihrem besten Tee nehme und zu einem Drittel des Preises anbiete und. Ein paar andere Sachen auch noch mache, dann können die gar nicht dagegen konkurrieren. Und dann legt man auch los. Aber solange Sie Zweifel haben, gehen Sie nach. Das heißt nicht, dass man ewig warten soll und jedem Winzlingszweifel Raum schenken soll, aber dass man das Gefühl haben soll, jetzt ist es rund, jetzt habe ich so viele Vorteile, dass es eigentlich nicht mehr schief gehen kann. Dann kommen immer noch Probleme, die man nicht an die man nicht gedacht hat. Und diese Ambiguität, dieses Aushalten ist ganz wichtig. Das ist ja eigentlich so eine Oberschicht-Qualifikation, Ambiguitätstoleranz. Also jemand ist nicht vorbereitet, geht in den Vortrag rein und wenn er so aus der Oberschicht kommt, tut er sich ein bisschen leichter. Das Selbstvertrauen, das meiste hat geklappt, die Eltern haben immer gesagt, du bist großartig. Und in der Schule ist er mit seinen Social Skills auch durchgekommen. Und dann hat er eher eine Chance, das zu bestehen, als wenn einer reingeht und sagt, ja, immer versagt. Mein Vater hat schon gesagt, du bist ein Versager und so weiter. Also diese Ambiguität zu aushalten, den Spannungszustand aushalten und nicht unter der Spannung zusammenbrechen, sondern mit der Spannung Eustress und Distress. Die einen erleben es als Eustress, ein Challenge, schaffe ich das? Und gehen optimistisch ran und der andere erlebt das als Distress und kommen seine Versagenserlebnisse und so und machen ihn ein. Also es ist ein wichtiger Punkt, dass das eben nicht nur einem selber passiert, sondern dass es Teil der ganzen Sache ist, diese Ambiguität. Ja, da sieht man eigentlich die bekanntesten und erfolgreichsten Gründungen waren alle konzeptkreative Gründungen, auf einem guten Konzept basieren. IKEA, Möbel neu gedacht. Aldi, weiß jedes Kind, was das Geschäftsmodell ist, aber war zu seiner Zeit neu. Bodyshop und unsere eigenen Sachen, aber auch die ganz großen. Xing, YouTube, Videos ins Netz stellen, keine große Geschichte, aber es ist was Großes geworden. Also sind immer nicht Erfindungen oder Neuentwicklungen gewesen im forschenden Sinn, sondern es sind Kombinationen von Vorhandenem gewesen. Thema Beratung ist ein Thema, weil man ständig auch, sagt man irgendwas, dann geht dann zur IHK und dann sagt er völlig falsch. Also wissen Sie Buchhaltung, wenn Sie nicht Buchhaltung können, Ihr Buchhalter betrügt Sie ja. Ja, es kann sein, dass er Sie betrügt. Aber wenn Sie sich nur mit Buchhaltung beschäftigen, geht Ihre Firma ein. Das ist noch schlimmer, als wenn Sie der Buchhalter betrügt. Also Sie müssen halt ein professionelles Büro haben, das sich nicht wegen dem kleinen Diebstahl sozusagen hinreißen lässt, die eigene Reputation zu ruinieren und die auch entsprechende Kontrollen haben. Also Professionalität, die kostet auch was. Das ist völlig klar, Professionalität kostet Geld. Stümperei kostet nicht so viel Geld. Professionalität kostet Geld. Wenn Sie sagen, das kann ich mir nicht leisten, sage ich, probieren Sie es mal mit Unprofessionalität. Ist noch viel teurer. Und wenn Ihr Geschäftsmodell die Kosten für Professionalität nicht hergibt, vergessen Sie es, gründen Sie nicht. Bitte gründen Sie nicht, sondern arbeiten Sie weiter an dem Konzept, arbeiten Sie möglicherweise an einer anderen Idee, aber nicht etwas machen, wo man sagt, Professionalität kann ich mir nicht leisten. Ja, das letzte Gründen aus Komponenten werden Sie schon ein bisschen kennen. Sie können heute ganze Firmen gründen, indem Sie vorhandene Komponenten nutzen. Das hat ein paar große Vorteile. Professionalität zum Beispiel. Sie wissen Ratio Drink. Nur aus Komponenten, die Idee nicht den Fruchtsaft kaufen und das Wasser mitschleppen, das da drin ist, sondern das machen, was der Abfüller von Fruchtsaft auch macht, nämlich Konzentrat mit Wasser mischen. Das können Sie selber zu Hause kaufen. Machen wir das Konzentrat selber? Nein, das kaufen wir dort, wo es gibt. Machen wir die Verpackung selber? Natürlich nicht. Nehmen wir eine bewährte Verpackung, füllen wir selber ab? Auch nicht, wüsste gar nicht, wie das geht. Büro machen wir natürlich nicht selber. Ganze Rechnungswesen machen wir auch nicht selber. Das ist hinter dem Shop, ist nur ein Internetauftritt. Und die Logistik machen wir auch nicht selber. Die ist sogar preiswerter, wenn man sie abgibt. Logistik ist immer preiswerter, wenn man sie abgibt. Das heißt, Sie haben eine Company, die besteht zu 100% aus Komponenten. Wo ist der Kapitalbedarf? Nicht hoch. Wo sind die 12, 14 Stunden Arbeitszeit? Auch nicht. Wenn Sie einen Raphael Kugel fragen, sagt er, nur eine halbe Stunde am Tag koordinieren schon. Schon wichtig. Vielleicht eine Stunde. Aber den Rest kann ich nachdenken, wie wir zu mehr Kunden kommen, wie wir das noch eleganter machen und so weiter. Und da sehen Sie, da dreht sich plötzlich der Nachteil des Kleinseins in einen Vorteil um. Sie sind nämlich viel flexibler. Sie brauchen fast keine Investitionssummen, Kopf schlägt Kapital. Sie haben fast nur variable Kosten. Praktisch keine fixen Kosten. Riesenvorteil. Warum geht man in Insolvenz? Weil sie fixe Kosten haben und zu wenig Kunden und erst langsam in Economies of Scale wachsen. Brauchen erst einen gewissen Grundumsatz. Meistens dauert es länger als gedacht. Niemand hat auf sie gewartet. Hier legen Sie von Anfang an professionell los. Die Economies of Scale sind da, nämlich bei Ihren Komponenten, nicht bei Ihnen, aber bei den Komponenten. Wenn es nicht klappt, hören Sie wieder auf. Dann haben Sie nicht investiert. Und Sie sind natürlich flexibler und schneller als die große Konkurrenz und Sie haben ganz entscheidende Vorteile. Sie sind von Anfang an professionell, nicht weil Sie professionell sind, aber Ihre Komponenten sind professionell. Sie sind von Anfang an hocheffizient, weil Ihre Komponenten Economies of Scale haben, Sie nicht, aber die Komponenten. Und Sie sind virtuell und auch praktisch weltweit vertreten, wenn Sie wollen. Also ganz große Vorteile. So sah das früher aus, so eine Factory aufbauen, natürlich viel Kapital. Und heute haben Sie Komponenten, praktisch kein Kapital nötig. Und das ist immer so eine Geschichte, die ich erzähle. Ich sitze im Flugzeug und einer von ThyssenKrupp sitzt da neben mir, 11 Stunden nach Asien, kommt mal so ins Gespräch. Der baut eine Zementanlage, großen Industriekomplex, so als leitender Ingenieur. Und ich höre ihm so eine Weile zu und dann denke ich, wie würde ich das machen? Industriekomplex, kann man das nicht aus Komponenten machen? Und irgendwann hatte ich es mir so zurechtgelegt und als er eine Pause machte, sagte ich, hören Sie mal, ich sage Ihnen mal, wie ich das machen würde. Ich habe von Zement keine Ahnung. Ich habe schon mal einen Zementsack gesehen, das ist es aber auch. Ich habe gesagt, zwei Sachen brauche ich. Ich brauche ein Ingenieurbüro, das Erfahrung hat im Bau von Zementwerken. Und diesem Ingenieurbüro gebe ich einen Auftrag. Nämlich kaufen Sie auf der ganzen Welt zusammen die Komponenten, die Sie brauchen. Sie müssen als Experten wissen, was man braucht. Kaufen Sie auf dem Weltmarkt zusammen, wo es gut und preiswert ist. Sie wissen auch, wie man es zusammensetzt. Das ist es. Habe ich den ThyssenKrupp-Mann gefragt, was halten Sie davon? Ich war so mental vorbereitet, dass er sagt, bleiben Sie mal lieber bei Ihren eigenen Sachen. Der hat gesagt, so viel anders machen wir das auch nicht bei ThyssenKrupp. Wir haben ein Ingenieurbüro im Haus. Und wir haben auch ein paar Komponenten im Haus, die holen wir aus dem eigenen Konzern. Auch den Rest holen wir so auf dem Weltmarkt zusammen. Habe ich gesagt, wenn ich das allein mache mit dem Ingenieurbüro, bin ich nicht preiswerter wie Sie. Sagt er, klar sind Sie preiswerter, Sie haben ja nicht den ganzen Riesenapparat und die Verwaltung von ThyssenKrupp. Sage ich, na, wenn das so ist, das ist aber merkwürdig. Ich als Laie kann günstiger anbieten als Sie. Da sagt er, ja, wir haben ein Zementwerk in China gebaut, das war noch nicht fertig, da gab es eine Ausschreibung in Dubai. Da haben sich die Chinesen beworben. Und wissen Sie, wer den Zuschlag gekriegt hat? Ich sagte, ich ahne es. Sage ich, jetzt mache ich mir aber wirklich Sorgen um ThyssenKrupp. Wenn Leute wie ich oder diese Chinesen, die ihr Werk noch nicht fertig haben, erfolgreich gegen sie antreten, was passiert denn mit ThyssenKrupp? Entstand eine längere Pause. Und dann sagte er, ich gehe in 1,5 Jahren in Pension. Das war seine Antwort. Das ist eine Revolution. Diese Komponenten, richtig angewandt, sind eine Revolution. Vielleicht zum Schluss. Ich glaube, als Entrepreneur muss man anders herangehen, muss man in einer moderneren, in einer zeitgemäßeren Form herangehen an bestimmte Themen, als es so im Moment noch gelehrt wird. Für mich ist Marketing immer dubioser. Um was es geht, gerade als Gründer, ist Aufmerksamkeit. Sie müssen Aufmerksamkeit finden. Sie können gar nicht mit konventionellem Marketing antreten, weil da die Etablierten Sie überwältigen. Sie sind ein winziger David und haben es mit Goliaths zu tun. Können Sie gar nicht gewinnen. Sie müssen eigentlich von woanders herkommen. Sie können nicht eine Materialschlacht in Marketing machen, auch nicht mit intelligentem Marketing, sondern Sie müssen eigentlich von sowas hergehen wie Aufmerksamkeit. Wie kann ich für meine Sache Aufmerksamkeit kriegen? Als Person mit meiner Idee, da ist wieder die Idee wichtig. Wie komme ich in die Medien? Medien sind viel wichtiger als Anzeigen oder irgendwelches Marketing bezahlen. Wie komme ich in dieses virale Marketing hinein. Also wie kann ich ein Stück weit, ohne dass ich große Kosten habe, Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Das ist die Überlegung. Und die wiederum müssen Sie schon beim Ideenkonzept mit einbringen. Das muss schon die Antwort geben. Ja, Richard Branson, den kann man immer für solche Thesen gut als Beleg heranziehen. Sympathie. Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, Sympathie zu haben. Schlecker ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, der war nicht schlechter als die anderen auch. Aber er war den Leuten unsympathisch. Und dass Aldi jetzt in Schlingern kommt, zum ersten Mal, wo sie einen gefährlichen Konkurrenten haben, Lidl, die hatten ja 30 Jahre praktisch keine nennenswerte Konkurrenz. Jetzt haben sie zum ersten Mal einen hochgefährlichen Konkurrenten. Und prompt kommen sie auch in Schlingern, meines Erachtens, weil sie versäumt haben, ein Stück weit Sympathie aufzubauen. Ich bin ein großer Aldi-Fan. Ich kaufe eine Menge Sachen bei Aldi, weil die einfach besser und preiswerter sind. Auch wenn alle sagen, irgendwie Aldi schlecht oder so. Glaube ich überhaupt nicht. Ein Teil des Sortiments ist exzellent. Ja, ein bisschen versäumt, an diese Sympathie zu denken. Hip gegen Nestle, Babynahrung auch sehr klar. Kein Mensch weiß, welche Babynahrung besser ist. Der Preis ist in ungefähr gleich, die Nahrung ist auch ungefähr gleich. Aber der Hip gewinnt an Marktanteil, weil er als Person da ist, weil er als Person sympathisch ist. Wissen Sie, wer der Chef von Nestle ist? Ist Ihnen das eine sympathische Figur? Nestle ist erfolgreich, aber an die Babynahrung, sobald Sie einen Konkurrenten haben, der personalisiert ist und ein Stück weit sympathisch auftritt, verlieren Sie. Also ein Stück weit go for a cause, dieses ein Schuss, ich sage immer ein Schuss Idealismus, ist ein gutes Ingredient, ist ein gutes, nein, nicht nur Idealismus, das müssen Überschüsse her, das muss ökonomisch durchdacht sein, aber ein Schuss Idealismus ist eine gute Beigabe sozusagen in das Gesamtkonzept. Und drittens Authentizität, auch da wieder Hip und Nestle oder Karl Lagerfeld, die können Sie gut finden oder schlecht finden, aber man kommt nicht an ihm vorbei. Es ist einfach wie ein Turm sozusagen in der Schlacht und zieht Aufmerksamkeit auf sich und er ist authentisch. Können Sie auch nicht nachmachen. Sie können Karl Lagerfeld spielen, da dreht sich aber kaum jemand um. Und es ist nicht die Gefahr, dass Sie als Imitator den Karl Lagerfeld überholen. Also Authentizität, was ist ein Teil von Ihnen, den Sie sozusagen ins Feld führen können, wenn es nicht in Ihrer Person liegt? Was ist die Authentizität in der Sache, die Sie ins Feld führen können? Ganz wichtig. Ja, das war so ungefähr. Die Chance ist, wenn Sie jung sind, dass Sie früh erkennen, wo Ihre eigenen Veranlagungen sind, wo Ihre Talente sind, aber auch, wofür Sie ins Feld sind. What I'm shooting for. Was will ich bewegen? Was ist mein Anliegen? Was will ich sozusagen verändern in der Welt? Wofür stehe ich? Das ist wichtig. Das ist mehr als nur Business. Wenn Business nur Business ist, ist es auch im Sinne von Business kein sehr gutes Business. Es ist einfach zu schwach. Wir leben in einer Welt, die Sie nicht mehr reduzieren können auf Business. Denken Sie an die Banker und alle die, die kriegen jetzt große Schwierigkeiten. Also man muss schon sagen können, wofür trete ich an? Wenn es nur der persönliche Profit ist, nur die persönliche Gier, glaube ich, ist es auch nicht erfolgreich. Da leben wir heute in einer Zeit, die das nicht mehr hergibt. Ja. Wir können später darüber reden, wir haben einen Campus eingerichtet und da findet man eine Menge Dinge, die Ihnen helfen können, vor allem für Idea Development. Sie wissen, wir haben im Moment einen Wettbewerb laufen, Gründergarage, wo es auch um Idea Development geht. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Das war's, also Betonung auf Konzept, Betonung auf Professionalität, Betonung auf einen Schuss Idealismus und am Konzept arbeiten, am Konzept arbeiten. Ein Künstler fängt ja auch nicht an zu malen und ist erfolgreich, sondern er braucht eine Weile, bis er seinen Stil findet, bis ihm klar wird, was er ausdrücken will, wie er es ausdrücken will, dass er das Handwerkszeug hat, dass er das Handwerk beherrscht, es auch auszudrücken, dass andere etwas erkennen in diesen Malereien, dass sie anspricht, das kommt nicht über Nacht, da braucht er oft ein halbes Leben. Und so ist es mit guten Geschäftsideen auch. Die sind einfach ein Stück mehr als nur ein Einfall und hier ist eine Opportunity, wo ich Geld machen kann. Alle reden von Opportunity Recognition. Ich würde mehr von Opportunity Creation sprechen, nämlich was passt zu Ihnen? Wofür setzen Sie sich ein? Wofür wollen Sie in die Öffentlichkeit gehen und Aufmerksamkeit bekommen? Das ist der Kern.